Froschhüpfers Rache. Zu der Zeit, in der die Erzählung spielt, galt es an den Königshöfen noch als Selbstverständlichkeit, sich einen Narren zu halten. Auch der König meiner Erzählung, der als gefühlloser Tyrann bekannt war, besaß einen solchen Spaßmacher. Als es nun eines Tages eine große Festlichkeit am Hofe vorzubereiten galt, sprach der König zu seinen beiden Leibministern: Wir sollten den Narren zu Rate ziehen. Der Zwerg hat schon viele gute Vorschläge für vergangene Feste gemacht. Ein guter Gedanke, mein König. Allein durch seine Anwesenheit und seine tollpatschige Art wird das missgestaltete Wesen größte Heiterkeit unter den Gästen stiften. Den Namen Froschhüpfer, den wir ihm gaben, trägt dieser Zwerg zurecht. Die Freundin des Zwerges allerdings, die versteht sich zierlicher zu bewegen. Wir sollten auch sie rufen lassen. Sehr richtig. Diese Tripetta kann vorzüglich tanzen. Vorzüglich. Ach, und außerdem soll auch sie das Fest mit vorbereiten. Eigentlich, mein König, eigentlich passt die hübsche Kleine gar nicht zu Froschhüpfer. Nicht wahr, mein König? Das Einzige, was sie gemein mit ihm hat, ist der Zwergenwuchs. Nun ja, sie scheinen sich seit frühester Kindheit zu kennen. Schon damals waren sie unzertrennlich, als ich sie von dem Kriegszug gegen jenes weit entfernte Land mitbrachte, das ihre Heimat war. Ja, ich erinnere mich genau. Wisst ihr noch, mein König, wie wir die zwei gefangen nahmen? Es war ein Hauptspaß. Genug gelacht. Lass nun nach den Narren rufen. Sofort, mein König, sofort. Hey, Diener! Zu Befehl! Froschhüpfer soll vor dem König erscheinen. Zu Befehl! Aber schnell! Und Tripetta ebenfalls. Und bringt uns Wein! Viel Wein! Bald darauf standen die beiden kleinen Freunde vor der Tafelrunde des Königs. Aha. Da sind ja unsere winzigen Künstler. Komm her, Froschhüpfer. Leere diesen Becher. Der Wein wird dich erleuchten. Wir brauchen Ideen von dir. Irgendetwas Neues, Außergewöhnliches. Die morgige Maskerade soll alle Feste in den Schatten stellen, die wir bisher feierten. Und nun trink. Los, sage ich dir. Trink! Mein König, ich... Trink! Oder ich vergesse mich. Ich weiß, Wein ist dir verhasst. Na los! Na also, warum nicht gleich so? Seht, mein König, seht der Missgeburt kullern Tränen in den Becher. Und jetzt, wie er die Augen verdreht, der Zwerg verträgt den Wein nicht. Da seht ihr, was ein Glas guten Weines vermag. Vor dankbarer Rührung über die Großmut seines Herrschers glänzen ihm die Augen. Hey, du sollst mitlachen, Froschhüpfer. Mitlachen sollst du. Sehr gut. Und nun, mein hübsches Knäbchen, an die Arbeit. Du weißt, dass alle anderen am Hofe schon ein Kostüm für die Maskerade besitzen. Nur ich und meine beiden Minister noch nicht. Sag uns jetzt, welche Rollen wir diesmal spielen werden. Vorwärts, vorwärts, du Zwerg. Ist dir noch nichts eingefallen? Ich bin bemüht, mir etwas Neues auszudenken. Mein König hört, wie ihm der Wein die Zunge schwer macht. Bemüht, sagst du? Wie meinst du das? Oh, ich sehe, du bist schlecht gelaunt und brauchst mehr Wein. Da, nimm. Ich... Was? Du willst nicht? Trink, sag ich dir, oder der Teufel soll dich... König, mein König, schone ihn! Leichenblass hatte sich Trippetta dem König genähert und sich ihm zu Füßen geworfen. Die Verblüffung über diese Kühnheit raubte dem Tyrannen einen Augenblick die Sprache. Doch dann fasste er sich, stieß sie roh zurück, dass sie zu Boden stürzte, und schüttete ihr den Inhalt des übervollen Bechers mitten ins Gesicht. Eine halbe Minute war es so totenstill, dass man eine Feder hätte fallen hören können. Da wurde das Schweigen durch ein leises, aber scharfes, anhaltendes Geräusch unterbrochen, das gleichzeitig aus jeder Ecke des Zimmers zu kommen schien. Aufgebracht wandte sich der König an Froschhüpfer. Warum machst du den Lärm da? Der Zwerg jedoch schien sich plötzlich von seiner Betrunkenheit ganz erholt zu haben. Er blickte den Tyrannen fest, doch ruhig an und sagte... Ich? Ich? Wie könnte ich das getan haben? Nein, ich glaube, jenes Geräusch kam dort vom Fenster. Der Papagei hat nämlich seinen Schnabel an den Käfigstäben gewetzt, mein gnädigster König. Seht selbst. Mag sein. Aber ich hätte meine Ritterehre darauf geschworen, dass du, Vagabund, mit den Zähnen geknirscht hast. Köstlich. Majestät, belieben zu scherzen. Doch, mein König, du ließest mich rufen, um dir Vorschläge für die Maskerade machen zu lassen. Allerdings ist dir endlich etwas eingefallen. Ja. Ich weiß zwar nicht, welche Ideenverbindung mich darauf gebracht hat, aber gleich nachdem Majestät das Mädchen geschlagen und ihm den Wein ins Gesicht gegossen hatten. Nichts weiter davon. Also gleich nachdem Majestät das getan und während der Papagei jenes merkwürdige Geräusch am Fenster machte, erinnerte ich mich plötzlich eines prächtigen Maskenscherzes, den man oft in meiner Heimat aufführte. Hier jedoch wird er völlig neu sein. Großartig! Seht ihr, Majestät, es hat sich gelohnt, das Urteil des Narren einzuholen. Es scheint so. Doch nun erzähle, Froschhüpfer, was ist das für ein Streich? Wir nennen es die drei aneinander geketteten Orang-Utangs. Orang-Utangs? Das sind doch wilde Affen! Na, köstlich! Oh ja. Es ist wirklich ein ausgezeichneter Scherz, wenn er gut durchgeführt wird, mein König. Wir werden ihn schon durchführen, du Zwerg. Der Hauptspaß dabei ist der Schreck, den er den Damen bereitet. Ausgezeichnet. Famos. Großartig. Köstlich. Warum eigentlich sollen die Orang-Utans aneinander gekettet sein, Froschhüpfer? Nun... Die Ketten haben den Zweck, durch ihr Geklirre die Angst und Verwirrung zu steigern. Es wird so aussehen, als seien sie alle auf einmal ihren Wärtern entflohen. Majestät können sich die Wirkung kaum vorstellen, wenn bei einer festlichen Maskerade plötzlich drei aneinander gebundene Orang-Utangs erscheinen. Die ganze Gesellschaft wird sie für wirkliche Tiere halten, wenn sie mit wildem Geschrei in die Menge der vornehm und prächtig gekleideten Damen und Herren hineinrasen. Der Gegensatz ist unbeschreiblich. Ja, das machen wir unbedingt. Das wird der größte Spaß werden, den wir je aufführten. Und nun an die Arbeit, Froschhüpfer. Schaff uns die Affenkostüme. Es ist höchste Zeit. Du weißt, morgen Abend ist die Maskerade. Und fallen die Kostüme nicht zu unserer Zufriedenheit aus, so muss dein hässlicher Kopf rollen. Am nächsten Tag, kurz vor Beginn des Festes, hatte Froschhüpfer seine sonderbare Arbeit abgeschlossen. Das Verfahren, den König und seine Minister in Orang-Utans zu verwandeln, war äußerst einfach. Doch entsprach es den Absichten des Narren bestens. Er und Trippetta hatten den König samt Ministern zuerst in eng anliegende Hemden und Hosen aus Wollzeug eingenäht. Dies tränkte man mit Teer. Danach wurde eine dichte Schicht Flachs auf die Unterlage geklebt. Die drei so kostümierten Männer sahen nun in der Tat bestialisch aus. Und da man seinerzeit in der zivilisierten Welt wirkliche Orang-Utans nur vom Hörensagen her kannte, war mit Recht zu vermuten, dass keiner der Festgäste die Echtheit dieser Tiere nur einen Augenblick anzweifeln würde. Der Zwerg ließ jetzt eine lange Kette herbeischaffen. Sie wurde zuerst dem König um den Leib geschlungen und dann fest verhakt. Das gleiche geschah mit den zwei Ministern. Als man damit fertig war, zog Froschhüpfer den Rest der Kette als Durchmesser noch zweimal über Kreuz durch den Kreis, den die aneinander Gefesselten bildeten. Majestät, wir sind fertig. Doch erlaubt mir noch einen Vorschlag. Wartet mit eurem Erscheinen im Festsaal bis Mitternacht. Recht hast du. Die Geisterstunde wird die Unheimlichkeit des Spaßes noch vergrößern. Der große Festsaal, in dem das Maskenfest stattfinden sollte, war kreisrund, sehr hoch und empfing sein Licht nur durch ein einziges im Mittelpunkt der Kuppel befindliches Fenster. Nachts jedoch, und besonders zu nächtlichen Festen wurde der Raum benutzt, erhielt er das Licht von einem großen Kronleuchter, der an einer Kette von der Mitte des gewölbten Fensters herabhing und wie üblich von außen durch ein Gegengewicht herauf- und hinuntergezogen werden konnte. Der König hatte es Trippettas erprobtem Geschmack überlassen, den Raum auszuschmücken. In einigen Dingen jedoch hatte sich das Mädchen den Anordnungen ihres Freundes unterworfen. Darum war der Kronleuchter entfernt worden, und statt seiner erleuchteten nun zahlreiche Fackeln von den Wänden her das festliche Treiben. Die drei Orang-Utans warteten mit ihrem Erscheinen geduldig bis Mitternacht. Kaum jedoch war der 12. Glockenschlag verhallt, da stürzten sie unter Gebrüll und Kettenrasseln in den überfüllten Saal. Des Königs Herz erfüllte sich mit unbändiger Heiterkeit, als er das entsetzte Angstgeschrei vernahm, das sich augenblicklich unter den Gästen erhob. Menschenaffen! Lässt ihn! Die werden uns alle töten! Meine Ritter, kommt her! Beschützt mich! Wo sind Waffen? Hat denn keiner ein Schwert bei sich? Nein, nein, der König hat das Waffentragen beim Fest ausgerichtet. Oh. Die Tiere kommen her! Ja, rettet euch zu den Ausgängen! Alle Türen sind plötzlich geschlossen! Hilfe! Als der Tumult aufs Höchste gestiegen war und jeder nur daran dachte, sich in Sicherheit zu bringen, hätte man bemerken können, dass die Kette, an der sonst der Kronleuchter hing und die man nach dessen Entfernung aufgezogen hatte, ganz allmählich herabgelassen wurde, bis ihr Endhaken nur noch 3 Fuß von der Erde entfernt war. Bald darauf befanden sich der König und die zwei Minister, nachdem sie den Saal in jeder Richtung durchtaumelt hatten, in dessen Mittelpunkt und so auch in fast unmittelbarer Berührung mit der Kronleuchterkette. Als sie so standen, ergriff der Zwerg die Kette und sofort wurde durch irgendeine unsichtbare Kraft die Kronleuchterkette so hoch hinaufgezogen, dass der Haken von unten nicht mehr erreichbar war. Gesicht an Gesicht waren die Orang-Utans jetzt schwebend in der Luft. Die Gesellschaft hatte sich inzwischen von ihrem Schrecken und der anfänglichen Verblüffung erholt und betrachtete das Ganze nun als einen gut ausgedachten und vorbereiteten Scherz. Frag doch den Narren, sicherlich weiß er mehr als wir. Ja, da ist er ja! Froschhüpfer! Ja, ihr Leute, überlasst mir diese Affen. Ich glaube nämlich, ich kenne sie. Wenn ich sie nur einmal recht betrachten könnte. Ich würde euch schon sagen können, wer sie sind. Und darum Platz gemacht! Um Himmels Willen! Der Affe springt ja über unsere Köpfe hinweg zur Wand! Oh, was hat denn der Narr nur vor? Keine Angst, der tut euch nichts! Da, jetzt hat er eine Fackel herausgerissen und springt wieder zurück! Ja, und jetzt ist er schon wieder bei den Affenmasken! Großschimpfer! Der klettert an ihnen vor! Ja, nun ist er schon über ihnen! Und jetzt klettert die verrückte Missgeburt schon an der Kronleuchterkette in die Höhe! Seht doch nur, er leuchtet der dicksten Bestie ins Gesicht! Ruhe, jetzt ruft er uns etwas zu! Ich sage euch, ihr Leute! Ich werde sehr bald heraushaben, wer sie sind! Während ein schriller Pfiff des Narren das Gelächter der Maskengesellschaft verstummen ließ, schnellte die Kronleuchterkette etwa 30 Fuß in die Höhe und zog die geängstigten, zappelnden Orang-Utans mit empor. Die Gäste waren über das Hinaufziehen der Kette so verblüfft, dass eine minutenlange Totenstille herrschte. Da ertönte plötzlich wieder das leise, scharfe, knirschende Geräusch, das dem König am Vortage so sonderbar aufgefallen war, als er Trippetta den Wein ins Gesicht geschüttet hatte. Doch jetzt konnte kein Zweifel mehr darüber herrschen, wo der Laut herkam. Er kam von den fangartigen Zähnen des Zwerges, der schäumenden Mundes mit ihnen knirschte und mit dem Ausdruck wahnsinniger Wut in die aufwärts gewandten Gesichter des Königs und seiner beiden Minister starrte. Ah! Allmählich wird mir klar, wer diese Leute sind. Bei diesen Worten näherte er, als wolle er den König noch genauer betrachten, seine Fackel der Flachshülle, die jenen umgab. Während die Menge unten wild aufschrie, nötigten die immer heftiger werdenden Flammen den Narren bald, die Kette noch weiter hinaufzuklettern. Erneut verstummte die Menge. Ich sehe jetzt deutlich, was für Leute sich hinter diesen Masken verbergen. Es ist ein großer König mit seinen beiden Leibministern. Ein König, der es wagte, ein schutzloses Mädchen zu misshandeln. Und ich bin nur Froschhüpfer, der Narr. Und dies hier ist mein letzter Scherz. der leichten Brennbarkeit des Flachses und des Teers, woraus die Kostüme der Orang-Utans bestanden, war das Werk der Rache schon vollbracht, als der Zwerg seine kurze Rede kaum beendet hatte. Der Krüppel kletterte gelassen zur Decke empor und verschwand durch das Kuppelfenster. Man nimmt an, dass Trippetta, die auf dem Dache des Kuppelsaales stand, die Mitschuldige bei diesem schauerlichen Racheakt ihres Freundes gewesen ist. Und dass die zwei zusammen in ihre Heimat geflohen sind. Denn beide wurden niemals mehr gesehen.